Wie waren die Semesterferien? Na, was haben wir jetzt? Weihnachten? Weihnachtsferien. Wie waren die Weihnachtsferien? So, how was your winter break? War irgendwer Skifahren? Was anybody skiing? Wow, einer war Skifahren. So, one, two people were skiing. Vor zwei Tagen oder drei Tagen habe ich meine erste Skitour gemacht. Three days ago, I made my first skiing tour. Über die wollen wir jetzt nicht reden. We do not want to talk about this now. Ich kann nämlich nicht Tiefschnee fahren und ich habe keine Kraft in den Beinen. Because I can't go in deep snow and I don't really have lots of. Na, ich möchte heute über den Geist reden. Okay, but I want to talk about the spirit. Also ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die Frage, wie viel Raum der Geist in deinem Leben hat oder in meinem. And I've come to the conclusion that the question of how much space you are giving the spirit. Die entscheidende Frage wahrscheinlich ist. This is probably the most important question. Ohne Geist geht nämlich gar nichts. Because without the spirit nothing will work. Ohne Geist kann ich null verstehen, was da drinnen steht. Without spirit I will not understand a thing what is written in there. Ohne Geist lebe ich in meiner Kraft und nicht aus seiner Kraft. And without spirit I am living out of my strength and not his strength. So wie ich ihn angenommen habe durch den Geist, sagt die Bibel, soll ich wandeln durch den Geist. Just as I have received him through the spirit I also should live in the spirit. Genau, und ich möchte einfach beten jetzt, dass der Heilige Geist zu jedem spricht hier. And I just want to pray that the Holy Spirit will speak to every single one here. Ich möchte auch für den Peter beten. And I also want to pray for Peter. Dass er heute schnell übersetzt. That he's going to translate. Ich habe viel zu sagen. I've got a lot to say. Okay, let's do it. Danke Jesus, dass du jetzt da bist. Lord, I thank you that you are here now. Danke für deinen Geist. Thank you for your spirit. Ich bete, dass du jetzt sprichst. And I pray that you speak now. Ich bete, dass der Peter nicht denken muss, sondern es einfach fließt. And I pray that Peter does not have to think about it, but it'll just flow. Danke für sein Leben. Thank you for his life. Danke Jesus. Thank you, Amen. Jesus. Amen. Also, als Jesus nach Bethanien ging, so when Jesus got to Bethany, da hat er gegessen mit ein paar Männern. So he ate with a couple of men. Die haben da gesessen, haben wichtige Dinge besprochen. So they were sitting there and talking about. Da kommt eine Frau rein und die hat ein Fläschchen in der Hand. And so a woman comes in and she has a small flask in her hand. Und sie zerbricht diese Flasche und beginnt Jesus zu salben. And so she breaks this flask and starts anointing Jesus. Das Öl rinnt runter über seinen Bart, über seine Haare. And so the oil is dripping down from his hair and his beard. Und es heißt, dass ein Wohlgeruch den Raum erfüllte. And it's written that a fragrance filled the room. Genau, und diese Flasche war von ziemlich hohem Wert. And this flask was really of a lot, was really precious. Der Judas regt sich auf und sagt, was soll das, die ist 300 Denar wert, diese Flasche. And Judas is like, man, this small flask is worth 300 Denar. Damals hat man am Tag vielleicht einen halben oder einen Denar verdient. Before 2000 years ago, you earned maybe half a Denar or one Denar Sprich, a day. Sprich, der Inhalt war ungefähr 24.000 Euro wert. So the contents of the small flask was about worth 24.000 Euro. Ein leicht bewaffneter Soldat hat 180 Denar im Jahr verdient. And light-armed soldier earned 180 Denar a year. Also das war ein reines Öl, was unglaublich wertvoll war. That was real oil. It was a real nard. Und dieser Geruch, also der muss irre gewesen sein in diesem Raum. And the fragrance in this room really had to be amazing. Der Paulus sagt, dass wir ein Wohlgeruch sind für Gott. And Paul says we are like a fragrance to God. Er sagt, wo immer ich hingehe, ich bin ein Wohlgeruch für die Menschen. Wherever I go, I am a fragrance. Ein Geruch zum Leben. A fragrance for life. Und ich glaube, dass Jesus so war. Wenn Jesus irgendwo hingekommen ist, dann ist von ihm so ein Wohlgeruch, eine Ausstrahlung ausgegangen. So, and I believe when Jesus came anywhere, he had this fragrance on him. He radiated this fragrance. Und das hat die Menschen angezogen. And that just pulled people near to him. Eine Liebe ausgestrahlt, Freude, einen Frieden, eine Kraft. He radiated love, peace. And power. Die Menschen haben gesagt, da will ich sein, wo Jesus ist. And people were like, oh, I'd really like to be where Jesus is. Als ich in der Schule war, da habe ich so ein Parfum bekommen zu Weihnachten, so ein Quorum oder wie das hieß. And when I was in school, I got this perfume. Ich habe mir das immer drauf gesprüht. So I always sprayed it on myself. Und in der Pause sind dann die Mädels gekommen. And in the break, the girls came up to me. Darf ich an deinem Pullover riechen? They were like, oh, may I smell your pullover. Das ist cool, das funktioniert. It's like, hey, awesome, it works. Ich würde mir wünschen, dass es in meinem Leben so wäre, ohne Quorum. And I'd just love to be in this life without Quorum. Die Menschen sagen, der strahlt was aus. That people just say like, hey, that guy is radiating. Was wir ausstrahlen, ist wichtiger als unsere Worte und unsere Taten. And the thing we are displaying, we are radiating, is more important than what we say. Ich kann eine Sache aussagen und was anderes ausstrahlen. I can say one thing, but display another. Und ich möchte diesen Inhalt der Flasche mit dem Geist vergleichen. And I just want to compare the contents of this bottle, of this flask, to the fragrance. Das ist der Geist in dir. Oh, with the Spirit. And this is the Spirit in Vielleicht you. Können wir dann einen Vers anschauen. So let's look Die at Bibel the verse. Sagt, dass der Mensch aus Geist, Seele und Leib besteht. So the Bible teaches us that we consist of Spirit, soul and body. Und interessant ist, dass der Geist als erstes erwähnt wird. And the interesting thing is, the Spirit is named first. Mhm. Nächste Folie. Also man könnte sich vorstellen, der Geist ist im Zentrum und wird ummantelt von der Seele und dann vom Leib. And we can picture this as that the Spirit is in the center and is wrapped by the soul and body. In der Seele befindet sich der Verstand, die Gefühle und der Wille. And in our soul there is our wanting, our emotions and our feelings. Und unser ganz natürliches Selbst. And our very natural self. Das erste, was ich wahrnehme, wenn ich im Spiegel schaue, ist mal mein Körper. And the first thing I see when I look into the mirror is my body. Und dann nehme ich meine Gefühle wahr und mein Denken und meinen Willen und so weiter. And then I get hold of my thoughts, my feelings and everything. Wir sind nicht immer sehr in Kontakt mit dem Geist. But we're not always in contact with the Spirit. Aber wenn ein Mensch den Heiligen Geist empfängt, but if a person receives the Holy Spirit, dann vermischt sich der mit dem Geist des Menschen. Then he mixes with the Spirit. Und es ist nicht immer leicht zu unterscheiden in der Bibel, ob jetzt vom Heiligen Geist oder vom Geist die Rede ist in uns. So it's not always easy to discern if in the Bible if it's talking about the Spirit of man or the Holy Spirit. Weil da eine Einheit entsteht. Because there is this unity. Das heißt, wenn mein Geist freigesetzt wird, wird auch der Heilige Geist freigesetzt in meinem Leben. Which means if I set free my own spirit, I also set free the Holy Spirit. Mm. Jesus hat das durch ein Gleichnis veranschaulicht im nächsten Vers. And Jesus displayed that through a parable. Er sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. Und wer sein Leben liebt, wird es verlieren, und wer es in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto the life eternal. Und das Prinzip ist, dass das in diesem Weizenkorn Leben ist. And the principle is that in this small corn of wheat there is life. Aber wenn die Schale nicht zerbricht, but if the corn doesn't break, passiert nichts, kann das Leben nicht durch. Nothing is going to happen. Life cannot come out of its shell. Genau. Das heißt, im Korn ist das Leben. Which means in this wheat corn there is life. Und das Sterben, von dem hier die Rede ist, ist, dass es aufgebrochen wird, die Schale, damit das Leben durch kann. And speaking about of dying, which is cracking the shell to get to the life. Die Frage ist nicht, ob ich das Leben habe, sondern wie sehr das Leben durchdringen kann. Now the question is not if I have the life, but how much can run through me. Und diese äußere Schale, das ist eben mein Selbstleben, das ist mein Egoismus, meine eigenen, keine Ahnung, mein Stolz, mein Ego, mein alles. And so the shell I am living in is my own life, is my ego, is my selfishness, is my pride. Aber alles, was wirklich gut ist, das ist, kommt aus dem Geist. But everything what is really good comes out of this is born out of the spirit. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede. The fruit of the spirit are love, joy, hope, peace. Geduld, Langmut, Sanftmut, Treue. Yes, all the good stuff. Yeah. All the good stuff. All the good stuff comes from the spirit. Du kannst es abkürzen, ja, the good stuff. Und wir denken manchmal, das Gute, ja, das ist in der Schale, das bin ich mit meinen natürlichen Fähigkeiten und so weiter. And very often we just think that, oh, the good stuff is in the shell. We are like, oh, we are so good. Du kannst den Wert des Öls nicht mit der Flasche vergleichen. But you can't compare the value of the oil with its bottle, with its flask. Und das größte Hindernis in meinem Leben und das größte Problem in meinem Leben. And the greatest obstacle in my life and the greatest problem in my life. Das bin immer noch ich. That is myself. Das ist der mich anschaut, wenn ich in den Spiegel reinschaue. That is the guy looking at me if I look into ich the mirror. Ich bin mein Problem. I am my problem. Ich stehe mir im Weg. I am in my own way. Und ich weiß, geht's euch anders? I mean, do you feel different about this? Meine Selbstsucht, mein Streben nach Unabhängigkeit, mein nicht von Gott abhängig sein wollen und so weiter. The bad stuff consisting of consisting of lernfähig. Amen. Genau, und so funktioniert das. Nächster Vers. Works this way. Da heißt es, das Geistliche war nicht zuerst da. Zuerst kam das von der Seele bestimmte Leben und dann das vom Geist bestimmte. Howbeit that was not first which is spiritual, but that which is natural and afterward which is spiritual. Yeah, King James Version. Yeah, King James. Howbeit, oder wie auch immer. Und was sind unsere ersten Reaktionen? And so what is our first reaction to this? Also die Jünger, die da sitzen. So the sorry. Yeah, the disciples. It's for you. die reagieren verärgert. And so they're quite angry. Die denken sich nicht, wow, was ist das für eine wunderschöne Szene, was sich hier offenbart. And so they're not like, oh, what a wonderful scene this is for us. Die denken nur, was stört diese Frau und was macht die da? It's like, what? They're just thinking, what did this woman drive to break that flask? Und genau so wäre ich auch hundertprozentig. And 100%, I think I'd be the same. Weib, stör nicht meine Diskussion mit Jesus. Women do not disturb my discussion with Jesus. Wenn ich im Auto fahre, da bin ich kein anderer Mensch. Ich bin der gleiche Mensch, aber es ist ein Wahnsinn. So if I'm driving in my car, I'm a completely different person. I mean, I'm still the same person, but I'm completely different. Gestern fahre ich so erfüllt von dem Seminar nach Hause und singe, how great is our God. So yesterday, I'm driving home from the seminar, I'm like singing, oh, how great is our God. Und rote Ampel, ich bleib stehen. And so, stoplight, so es, we stop. Es wird grün und die fahrt nicht sofort weg. And so, it turns green and that lady just does not go away right. Was ist mit right dir? Away. Ja, it's like, what's wrong with you? Dann, how great is our God? So then I switch back like, how great is our God? Und das sind meine heiligsten Momente. These are my most holy moments. Also irgendwas hat's da, ja? There's something wrong with that. Die Frage ist, was hat in deinem Leben die Oberhand? And now the question is, what prevails in your life? Ist der Geist wirklich, kann er durch oder lebe ich aus dem Fleisch? And so is the spirit really coming through or are you still living out of your own? Wenn mich jemand kritisiert, was ist meine erste Reaktion? And wenn mich jemand kritisiert? If somebody criticizes me, what is my first reaction? Ah, der hat einen schlechten Tag. That guy just had a bad day. Ich glaube, der versteht mich nicht ganz. I don't think he quite got me there. Oder was ist mit dir? Was ist dein Problem? It's like, what's wrong with you? What's your problem? Wenn ich ein E-Mail kriege und jemand gefällt die Musik nicht, die wir machen oder was auch immer. And so if I get an email and they don't like the music we did. Was ist meine erste Reaktion? So what's my first reaction? Komm halt nicht. So, well then don't come. Und dann schreibt man halt ein E-Mail zurück. And So I write back, I answer the mail. Aber weise ist der, der es nicht gleich abschickt. But wise is the one who does not send it at der once. Mal drüber schläft. Who just sleeps und denkt sich, was ist eigentlich am Herzen Jesu? And who just thinks like, what would Jesus do? Genau. What's in und his so ist heart? Dieser Kampf in uns, richtig? And this is a battle in us. In Römer 7 heißt, das, was ich tun will, das tue ich nicht. Was ich nicht will, das tue ich. And in Romans 7, it is that which I want to do, I do not, and that which I want to do, I don't. Und eigentlich nach meinem Herzen liebe ich das alles, Gott, aber ich mache immer das Gegenteil. And like of my heart, I really love God, but I like always do the opposite. Und dann schreit er aus und sagt, wer wird mich erlösen von diesem elenden Leib hier? And then I just scream like, who will rescue me from the flesh I'm living in? Und dann sagt er, gedankt sei Jesus Christus. And then he's thanked to Jesus Christ. Und dann hebt er ab und geht ins Kapitel 8. So he just goes to chapter 8. Und in Kapitel 8 wird der Geist erwähnt. And in chapter 8 the spirit is named. Kapitel 7 ist ganz dürres Land, kein Geist. And chapter 7 is kind of a thin land, no spirit at all. Aber Kapitel 8 vom Geist geleitet. But chapter 8 is completely led by the spirit. Und es fängt so an, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. And it starts with the verse, there is no condemnation for those who are in Jesus Christ. Wenn Gott dich anschaut, dann sieht er dich als vollkommen rein und dir ist alles vergeben, du bist angenommen, du bist weiß wie Schnee, richtig? And so if God looks at you, it starts off, if God looks at you, he does not see all of your failings, he sees you as snow white, as pure. All das Schlechte in uns hat Jesus am Kreuz getragen. And everything bad Jesus took upon the cross. Und wir reden heute nicht über unseren Stand vor Gott. And we're not talking about our position before God. Aber wir reden darüber, wie wir ein fruchtbares Leben leben können, wie der Heilige Geist mehr Raum gewinnen kann. But we are talking about how we can have more fruitful lives. Und unsere Fruchtbarkeit hängt davon ab, wie viel von diesem Geist durchdringen kann. And our fruitfulness depends on how much of the Spirit we can let through. Meine Frage ist, macht es Sinn zu sagen, dass es Gottes erklärtes Ziel ist, diese Schale in deinem Leben aufzuweichen und zu brechen? And is the question right if we, or is the phrase right if we say that God's actually targeting your shell to break it down so that you can have a fruitful life? Würde sagen, macht es Sinn? Like, does that make sense? Dass er das gerade in deinem Leben tut. That he is doing this right now in your life. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er das gerade tut. Because I'm sure 100% that he is doing that now. Das ist der Prozess des Heiligen Geistes in deinem Leben heute. This is the process of the Holy Spirit in your life und today. Du kannst diesen Prozess nicht verkürzen. And you can't shorten this process. Aber du kannst ihn ziemlich verlängern. But you can prolong it quite a bit. Ich denke, das Volk Israel hat ungefähr 2, 3, 4 Wochen gebraucht, um diese 200 Kilometer zu gehen. Okay, Israel could have taken like 2, 3, 4 weeks at max. Durch die Wüste. Like to go through the desert. Aber 40 Jahre hätte es wirklich nicht dauern müssen. But it didn't have to take 40 years. Und wir gehen oft im Kreis. So we're like going in circles. Und wir können diesen Prozess verkürzen. But we can cut of this process, like can I cut of, we can shorten this process. Wir sind einfach drei Dinge gekommen, glaube ich, wie wir sein Wirken fördern oder hindern können in unserem Leben. And I thought of three things that could either be helpful or distractful. Und ich würde mir wünschen, dass du die einfach, wir können die nur streifen, also über das könnten wir Serien machen, über diese Themen. And we're just going to touch it on the surface. Oder dass du einfach dieses mitnimmst und in der Woche zu Gott gehst und sagst, wo hindere ich eigentlich dein Wirken? Was trifft zu? But I'd rather have every single one of us in this week to ask God, where do I hinder you? Where do I distract you from, also from ich, me being fruitful? Ich will, dass dieser Wohlgeruch von mir ausgeht und ich will das nicht verlängern. And I want this fragrance to be spreading from me, but I don't want to prolong the process. Und ich hoffe, das stimmt auch bei dir so. And I really hope that this is also the same. Der erste Punkt hat mit unserer Auslieferung an Gott zu tun. The first point is about our surrender to God. Gott hat dich für eine Mission geschaffen. God created you for a mission. Nicht irgendwo im Dschungel vielleicht. Maybe not somewhere in the jungle. Aber er hat ein Abenteuer für dich. Er hat einen ganz speziellen Auftrag für dein Leben. But he has a special mission for you. Er hat eine Berufung für dich. It's an adventure. It is a calling. Und die ist sehr spezifisch, glaube ich. And it is very specific. Jesus wusste schon mit 12 Jahren, wo er hingehört und wo sein Platz ist. And Jesus already knew with 12 years where his place was. Und wir checken es nicht ganz so schnell, ja. And we just take a little bit longer. Aber der Heilige Geist will uns in diesem Ruf und in dieser Sendung leiten. But the Holy Spirit wants to lead us in this calling. Und Gott hat eine Agenda für dein Leben. And God has an agenda for your life. Und was wir gerne machen ist, wir haben unsere eigene Agenda. But what we like to do is that we have our own agenda. Ich bin voll meiner eigenen Vorstellungen und Ideen und so weiter. And we just love our own thoughts, our own views, Gott, of the future. Ich tacke deine Agenda dann irgendwo hinten an. It's like, yeah, God, just give me your agenda. I'll just bring it somewhere back there. Und das funktioniert aber nicht. But that won't work. Das ist keine Hingabe, keine Auslieferung. This is not surrender. Und in meinem Leben habe ich gemerkt, wenn ich in diesem Ruf gehe, den Gott für mich hat, dann fühle ich mich wie ein Fisch im Wasser. And I realized that if I follow the calling of Christ, I feel really good in it. Like, dann bin ich wirklich erfüllt. Dann spüre ich bin genau da, wo Gott mich haben will. And I feel really filled and I really know that this is my place. Aber das ist nicht immer easy. But it's not always easy. Und manchmal komme ich an den Punkt, wo ich sagen muss, Gott, dein Wille geschehe jetzt und nicht mein Wille. And often I get to that point that I have to say, Lord, your will be done and not mine. Und Jesus musste das sagen in Gethsemane. Jesus had to say this in Gethsemane. Und wir kommen oft an den Punkt, wo wir sagen, nicht mein Wille, dein Wille. And we come often to that point that we have to say, it's not my will which should be done, it should be yours. Gott, ich will jetzt nicht mehr immer beten, segne, was ich tue, sondern ich will das tun, was du segnest. And Lord, I just want that my prayer is no longer, Lord, bless what I want to do, but let me do what you bless. Ich werde meine Rechte und meine Erwartungen. And I'm going to take my rights and my perceptions. Meine Träume und meine Pläne. My dreams and my plans. Meine ganzen Ambitionen lege ich dir hin. And all my ambitions, I lay them all before you. Das ist nicht easy. And it's not easy. Aber der Heilige Geist arbeitet durch und alle Gebiete unseres Lebens. But the Holy Spirit works through all of our things in our life. Und ich stelle mir das ungefähr so vor, als würde ich ein leeres Blatt Papier nehmen. And it's like taking a blank sheet of paper. So wie die Seite und ich unterschreibe einfach unten. And I just sign in the bottom. Sag okay, Gott, und jetzt füll aus die Seite. It's like, and now we say, okay, God, here you have it, and you write on top of it. Und das ist dann ein Leben, was für die Ewigkeit Wert hat, zum einen. And that is on one hand a life that has worth in eternity. Und das gibt meinem Leben auch wirklich Bedeutung. And it also gives my life meaning. Und wenn wir danach fragen, er wird uns führen. And if we ask for it, he's going to lead us. Und das setzt den Heiligen Geist frei. And he is going to set free the Holy Spirit. Es gibt so viele Bereiche, wo ich echt Angst habe, wo ich mir denke, Gott, ich kann das so schwer ausliefern, aber ich weiß, dass er daran arbeitet. And there are so many things in my life where it just nearly hurts. It's really not easy for me to surrender these to God. Ja, aber er will mein ganzes Leben. But he wants my entire life. Und das letztlich macht mich auch glücklich. And the last thing also makes me happy. Der zweite Punkt ist, glaube ich, was den Heiligen Geist hindert oder sein Wirken fördert, ist unser Glaube. And the next thing that that hinders the Holy Spirit is our faith. Also es geht hier nicht um Glaube oder Unglaube. It's not about faith or unbelief. Also ich bin mir relativ sicher, dass jeder, der hier sitzt, Glaube hat. And I'm quite sure that everybody who is sitting here has faith. Es geht mehr um Kleinglaube oder Glaube. It's more about little faith or faith. Wie groß ist mein Glaube? So how big is my faith? Da schauen wir einen Vers an in Hebräer 11. And so we're going to look at the verse in Hebrews 11. Da heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. But without faith it is impossible to please him. Das ist eine ziemlich harte Aussage, huh? It's quite a hard statement. Es ist unmöglich, ihm wohlzugefallen. It is impossible to please him. Es geht nicht darum, alles, was du tust oder was du nicht tust. Das heißt, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. It is not about what you do or what you don't do, but it is impossible without faith. Was er sucht, ist dein Glaube. And what God is searching for is your faith. Was Gott ehrt, ist dein Glaube. And what honors God is your faith. Was sein Wirken freisetzt, ist dein Glaube. And what releases his doing is your faith. Biblisch gesehen geht ohne Glauben gar nichts. And speaking biblically, without faith, nothing is going Gott to happen. Kann nicht wirken ohne Glauben. God is not going to. Er wirkt gemäß unseres Glaubens. God is not going to work without faith. Und wie kann mein Glaube wachsen? And so how can my faith grow? Woher kommt der Glaube? Where does it actually come from? Was ist der klassische Vers? What is the typical verse? Woher kommt der Glaube? Where does our faith come from? Wild guess. Von wo? Yeah, und wo steht das? Romans. Und welches Kapitel? Welcher Vers? Du kriegst dann einen Zuckerl. Okay, das ist leer. Römer 10, 17. Romans 10, 17. Der Glaube kommt aus der Predigt. So faith comes from hearing. Yeah. Und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. And hearing through the word of Christ. Und wenn ich das Wort Gottes aufnehme. And so if I receive the word of God. Wenn ich drauf kaue. And when I chew on it. Setzt es den Glauben frei. It will release faith. Richtig? Right. Und ich denke mal, wir wissen so viel, aber wir kauen relativ wenig. And so we know a lot, but we barely chew. Ich habe gestern bei dem Seminar so viel von Gott gehört, ich war am Abend ganz fertig irgendwie. So yesterday at the seminar I received so much of knowledge, but and I was quite. Aber ich könnte es morgen alles wieder vergessen. But I could forget everything. Von der Maria heißt, was sie empfangen hat, hat sie im Herzen bewahrt. And so when Mary it was what she received, she beheld in her heart. Sie hat es im Herzen bewegt. She moved it in her heart. Und Gott möchte, dass wir das Wort aufnehmen und drauf kauen. And God wants you to receive his word and chew on it. Im Hebräer 4:12 heißt es, dass das Wort lebendig ist. And in Hebrews 4 verse 12 it says that God's word is alive. Es ist lebendig und wirksam. It is alive and effective. Das heißt, dieses Wort ist nicht irgendein Buchstabe, sondern es ist mit Geist erfüllt. So which means that these words are not just randomly some letters, but they are filled with spirit. Wenn du es aufnimmst, dann passiert was, dann wird es operativ. So and if you receive these words, it is effective. It's going to work in you. Das Wort, das ausgesandt wird, heißt, es kommt nicht wieder leer zurück. And the word that has been sent out is not going to return empty. Es wird Frucht bringen. It is going to bear fruit. Und für jede Situation in deinem Leben hat Gott ein Wort. And for every situation in your life, God has egal a word was, for you. Was deine Situation jetzt ist. No matter what your situation is. Du nimmst das Wort dazu, die Versprechen, die Verheißungen, die Gott dir schenkt. And no matter in which situation you are, you take the word of God and his promises. Und du kaust drauf und der Glaube wird freigesetzt und es wird sich erfüllen. So you chew upon these promises and that releases your faith. Und das ist nicht vielleicht gleich morgen. And maybe it's not tomorrow. Aber es wird sich erfüllen, weil es lebendig ist und wirksam. But it is going to fulfill itself because it is alive and da gibt's einen Bambus. There is a sort of bamboo. Der wächst in den ersten 4 Jahren, glaube ich, nur so viel. And the first 4 years it grows maybe this much. Und dann so ein kleines Blättchen dazu vielleicht. It's like maybe a small leaf. Und es passiert nicht viel 4 Jahre lang. And there's not quite a lot is happening in 4 years. Aber nach 4 Jahren wächst 6 Meter in 6 Monaten. But after 4 years there it grows 6 meters in 6 months. Und du kannst dem zuschauen mehr oder weniger beim Wachsen. And you can practically watch it. Und so ist es mit dem Wort Gottes. Du nimmst es auf und du kaust dran. And this is like the word of God. You receive it and you chew on it. Und es wird sich erfüllen, weil Gott treu ist und zu seinem Wort steht. And it's going to fulfill itself because God God is faithful. Und bei ihm gibt's kein Limit. Das Limit ist bei uns in unserem Kleinglauben. And with God there are no limits. Gott hat viel mehr für uns, als wir glauben. The only limit we have is in our head, and God has so much more in store for us than we could believe. Amen. Und der dritte Punkt. And the third point. Ist ein bisschen schmerzhafter. Is a little bit painful. Es ist die Erziehung durch den Heiligen Geist. That is the training or. Wenn die Schale aufgebrochen wird in unserem Leben, es ist nicht so lustig. The training of the Holy Spirit and one word, if the Holy Spirit breaks your shell, that is not always that funny. Ja, aber der Heilige Geist hat quasi ein perfektes Programm für dein Leben. But you can be sure that the Holy Spirit has a perfect program for your life. Jesus hatte immer ein perfektes Wort für den Menschen in der Situation. And Jesus Christ always had the perfect words for the people in their very situation. Zum Nikodemus spricht über die Wiedergeburt. To Nicodemus, he talked about being reborn. Ja, zur Samariterin über das Wasser. To the Samaritan about water of life. Wenn jemand gezögert hat, ihm nachzufolgen, hat er gesagt, lass alles liegen und stehen. And if somebody struggled or staggered following him, he said, just leave everything behind. Wenn jemand ihm nachfolgen wollte, hat er gesagt, denke mal über die Kosten nach. And if somebody wanted to follow him, he said, calculate the costs, look at the cost. Er gesagt, ja, wenn du mir nachfolgen willst, dann wirst du das Kreuz tragen müssen. He said, if you want to follow me, you will have to carry your cross. Er hat genau immer gewusst, was der Mensch gerade braucht. He knew exactly what every person needed. Und so ist es mit dem Heiligen Geist in deinem Leben. And the same it is with the Holy Spirit. Er wird die Umstände so führen und leiten, um dich weiterzuführen. He's going to tell you the Yeah, the good stuff. Nein, er wird die Umstände so leiten, um dich weiterzuführen. Okay. He's going to put your situation in a way that which will bring you to productivity. Yeah. The good stuff. Amen. Preach it. Als Jesus die 5000 gespeist hat, and as Jesus fed the 5000, da heißt es, er nötigte die Jünger in das Boot zu steigen und über den See zu fahren. He urged the disciples to get into the boat and to depart to the other side of the lake. Warum hat er es eigentlich nötigen müssen? Die wollten anscheinend nicht. Why did he have to urge them to? Vielleicht haben sie irgendwie gemerkt als Seeleute, das ist jetzt nicht gerade das beste Wetter, oder? And maybe as sailors, they knew that this is not the best weather. Auf jeden Fall heißt es dann, sie haben zu rudern angefangen und es kam ein Sturm und der war ihnen entgegen, die Wellen waren ihnen entgegen. And so as they started rowing the boat, a storm came upon them and the waves were against them. Und Jesus hat sie da eigentlich reingeschickt. And Jesus actually sent them into that storm. Und dann heißt es, so in der vierten Nachtwache kam er auf dem Wasser. And it says that in the fourth wait of the night watch, Jesus came to them. Ja, das hat ziemlich lang gedauert. Das war zwischen 3 und 6 in der Früh. That took quite some time because that is approximately between 3 and 6 o'clock in the morning. Er hat sie ziemlich lang rudern lassen. He let them paddle quite some time. Sie waren sicher ziemlich fertig. And they were quite 6-7 Stunden rudern oder mehr. Yeah, they were quite exhausted, like rowing their boat for 6 or 7 hours. Und ist recht funny. Also Jesus kommt dann und sie sagt, ein Geist. So like Jesus is quite funny because the disciples are like, oh no, ghost. Und er sagt dann, seid guten Mutes. And so Jesus says, be of good cheer. Be of good cheer. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Na, auf jeden Fall, der Punkt ist der, dass Gott dich reinschickt in Situationen oder sie zulässt, um dich an dein Ende zu bringen, um etwas aufzubrechen. And so the point of this is that God sometimes sends you into situations to break break free or break this shell. Und wir müssen lernen, das zuordnen zu können, ob die Hand Gottes am Wirken ist. And we just have to learn to determine if it is God's hand that is working in us. Wenn wir es aus der Hand Gottes empfangen, ist es was ganz anderes. If we receive it out of the hand of God, it is something completely different. Dann ist nicht mehr mein Chef auf einmal das Problem. Then not my chef is my problem anymore. Mein Partner, meine Mutter, meine Schwiegermutter. Or my partner, or my mother, or my mother-in-law. Oder meine Finanzen. Or my finances. Sondern Gott lässt Dinge zu, um die Schale aufzubrechen. But God lets things happen to break open this shell. Damit der Heilige Geist dann fließen kann. That the Holy Spirit can flow. Und für jede Schwierigkeit, die ich bin, gibt schon eine Lösung im Glauben. And for every situation I am in, there is a solution in Jesus faith. Wäre nicht vorbei spaziert bei dem Boot. Jesus wouldn't just have walked by the boat. Das heißt, er ist eingestiegen und die Wellen und der Wind hat sich gelegt. But Jesus got into the boat and the waves and the sea and the rain, it calmed down. Und eigentlich heißt es dann, als er eingestiegen ist, waren sie schon am anderen Ufer. And it is written that as he got into the boat, they were on the other side of the lake. Er hat ein Wunder gewirkt. He had done a wonder. A miracle. Also der dritte Punkt ist zu erkennen, dass die Hand Gottes in den Schwierigkeiten am Wirken ist, dass Jesus da ist. And the third point is just to see that Jesus, that God's hand is at work in our circumstances, ist. And that everything is arranged, everything is planned. Okay, also kurz zur Wiederholung. Just briefly. Das erste, der erste wäre. Das war noch einmal der erste. Just a brief overview. Number one. Ah, die Auslieferung an Gott, genau. Brief overview, number one, surrender. Könnt ihr euch erinnern an Dali, war das, na, was waren das? 1, 2 oder 3 mit dem drei Felder sind frei? Ja, was? Ja, 1, 2 oder 3 oder vielleicht alle 3 oder vielleicht 2. One, two or three, können or auch two mehrere or one, zutreffen, aber dass wir uns in der Woche fragen, was hindert ihn? Entweder, wo kann ich mich nicht ausliefern, Gott? Wo fließt dein Geist nicht? And in this week, we may ask God that, where did I not surrender to you yet? Nehme ich dein Wort auf und kaue ich wirklich drauf? Did I receive your word and am I chewing on it? Und in diesen Umständen, wo ich bin, was willst du mir sagen, Gott? Was willst du gerade tun? And in the situation I am in, what do you want to tell me, God? What should I learn? Ja. Wo dämpfe ich dich? Es heißt im 1. Thessalonicher 5, dass wir den Heiligen Geist dämpfen können. And where am I damping you? Where in First Tess 5 where it's in the Bible. In the Bible, somewhere in the New Testament, we are damping the Holy Spirit. Und es ist niemand schöner als der Mensch, der aufgebrochen ist. And there's no more beautiful person than. Vielleicht kennst du solche Menschen, wo du merkst, der Heilige Geist ist so wirklich am Fließen und so stark. The person who has a flow from the Holy Spirit. Ich denke mir, ich habe gestern mit der Christa geredet. Ich habe gesagt, Christa, zieh nach Wien. Wenn sie da ist, spüre ich Gottes Gegenwart so stark. And I just said to Christa yesterday, like, Christa, please move to Vienna, because every time you are here, I can really feel God's presence. Wie wir da gebetet haben vorher, in 5 Minuten habe ich das Gefühl, wow, ich meine, das ist so, als würde sich ein Schwamm aufsaugen. And like 5 minutes before the seminar started and we prayed, I felt like a sponge just soaking. Aber da ist viel Brechen passiert in den letzten Jahren, in den Jahrzehnten. But a lot of breaking happened. In ihr, ja. In her. Und das Schönste an der ganzen Sache ist die. And the best thing about this is, wenn jemand mit unserem Geist in Berührung kommt, kommt er auch gleichzeitig mit dem Heiligen Geist in Berührung. If somebody touches our spirit, he touches God's spirit. Und wenn du jemanden ermöglichst, deinen Geist zu berühren, ermöglichst du ihn, Gott zu berühren. And if you make it possible for somebody to touch your spirit, this person is also able to touch God's spirit. Und dann hast du eigentlich den Heiligen Geist zu dem Menschen gebracht. And then actually you brought the Holy Spirit to that person. Ich möchte noch mit einem Vers schließen. And I'd like to close with a verse. Ihr seid unser Brief, eingeschrieben in unsere Herzen, gekannt und gelesen von allen Menschen, die ihr offenbar geworden seid, dass ihr ein Brief Christi seid, angefertigt durch uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geiste des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. You are our epistle, written in our hearts, known and read of all men. For as much as you have manifestly declared to be the epistle of Christ ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshy tables of the heart. Jeder von uns ist wie ein Brief. And every single one of us is like an epistle, like a letter. Da ist es nicht geschrieben auf steinerne Tafeln, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. And not in tables of stone, but in fleshy tables of the heart. Auf unsere Herzen. On our hearts. Yeah. Ich möchte gerne beten, dass Gott diesen Geist freisetzt in jedem Leben von uns und in unserer Gemeinde mehr und mehr. Like to pray that God just sets free His Spirit, this Spirit in our church and in every single one of us. Und wenn heute Abend jemand da ist, der noch nie gesagt hat, Heiliger Geist, komm in mein Leben. And if there is a person today here who has never said before, like Holy Spirit, please come into my life. Dann wäre heute Abend vielleicht eine gute Gelegenheit. Then tonight might be a good opportunity to do so. Es werden dann viele Dinge neu werden, viele schöne Dinge werden sich auftun. And a lot of things will be renewed, a lot of things you're going to discover. Es gibt keine bessere Entscheidung, als Jesus in sein Leben einzuladen. There is no better decision than asking Jesus into your life. Und alles, was es braucht, ist eine einfache Einladung, ein einfaches Gebet. And everything it needs is a simple invitation. Kannst du einfach sagen, Jesus, komm in mein Leben. Can just say, Jesus, come into my life. Ja, danke für deine Vergebung. Thank you for your forgiveness. Danke für deinen Heiligen Geist. Thank you for your Holy Spirit. Ich lasse dich jetzt an Steuer. And now you are the one who is in control. Und er wird alles super führen. And he's going to lead everything. Ja, danke, Jesus. Lord, thank you. Danke, dass wir dich kennen dürfen für dieses Privileg. Thank you that we have the privilege of knowing you. Du bist lebendig, du bist hier. And you are alive and you are here. Du bist unser Gott. You are our God. Und du hast gesagt, es ist gut, dass ich gehe, weil ich dann den Heiligen Geist senden werde. And you said it is good that I am leaving because I am sending the Holy Spirit. Danke für deinen Geist, Herr. Lord, thank you for your Spirit. Danke, dass wir ihn wirklich schmecken können oft. Thank you that we can often really taste it. Aber wir haben einen Durst nach mehr. And we have a thirst for more. Und ich bete jetzt in deinem Namen, dass du den Heiligen Geist freisetzt in unserem Leben. And I just pray that you set free the Holy Spirit in us, in our lives. Wo wir Dinge zurückhalten, wo wir Angst haben vielleicht, wo wir reserviert sind. Where we hold back things and do not want to surrender them to you. Möchte ich einfach bitten, dass du deine Hand ganz heavy auf jedes Leben hier legst. And I just pray that you lay your hand heavily on every life in here. Deine Herrlichkeit, deine Schönheit, Gott. Your glory and your beauty. So ist erleben, was es bedeutet, wenn du im Boot sitzt und alles wird still. Just for every life to see what it means that if you get into the boat and everything calms down. Und wie die Jünger sagen, du bist wahrhaftig der Sohn Gottes. And as the disciples said, you truly are the Son of God. Du bringst uns dann an andere Orte, Jesus. And then you bring us to other places. Danke für diese Gemeinde. Thank you, Lord, for this church. Danke für Rob und Mary. Thank you for Rob and Mary. Bitte ich, dass du sie, das ganze Team sicher nach Hause bringst. And I pray that you just bring the entire team safely back home. Danke, dass wir so ein geistliches Zuhause haben. Thank you that we have such a spiritual home. Ja, das beten wir in deinem Namen, Jesus. I pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.